Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man Paulus und Silas ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wissen Sie eigentlich, was Resilienz ist? Resilienz. Das ist ja so seit ein paar Jahren ein Modewort, über das man in so ziemlich jedem Management-Magazin lesen kann und woanders auch. Und Resilienz heißt zu gut Deutsch Widerstandskraft. Also wenn ich in einer schwierigen Situation bin, in einer herausfordernden Situation, dann habe ich dennoch eine innere Kraft und kann damit umgehen. Das Bild dafür ist der Bambusbaum. Der Bambus ist sehr stabil und wenn ein Sturm kommt, so ein asiatischer Sturm, dann bleibt der Bambus dennoch stehen, weil er flexibel mit dem Wind geht und fest verwurzelt ist. Und das ist ein Bild für Resilienz. Kraft haben, auch im Sturm. Und wenn Sie das so hören, vielleicht denken Sie, oh, das hätte ich auch gern. Davon könnte ich auch ein bisschen mehr haben, so eine innere Kraft, wenn das Leben schwer wird. Vielleicht ist es bei Ihnen ein Schicksalsschlag, der das Leben sehr herausfordernd macht. Vielleicht ein Todesfall im Umkreis, wo Sie sagen, ach, damit muss ich irgendwie umgehen und dafür wünschte ich mir mehr Kraft. Und ganz sicherlich wünschen wir dir das, Maja, wenn du groß wirst, mehr Resilienz. Wenn du vielleicht eines Tages mal deine erste 5 in der Mathearbeit mit nach Hause bringst. Ich hoffe nicht, aber vielleicht passiert es. Dann wünschen wir dir Kraft, dass du wieder aufstehst und weitermachst. Oder wenn da dieser eine Junge auf dem Schulhof ist, der dich in der Pause immer ärgert und schubst. Dann wünschen wir dir innere Kraft und Stärke, dass du da nicht aufgibst. Oder wenn du einmal größer wirst und deine ersten Bewerbungen schreibst für deinen Traumberuf, aber im Briefkasten die Absagen sind im Brief, dann wünschen wir, dass du die Kraft hast, weiterzumachen. Oder wenn vielleicht mal deine erste Liebe nicht so reagiert, wie du es gerne möchtest, nicht auf die WhatsApp-Nachrichten antwortet, dann wünschen wir dir Kraft, nicht aufzugeben. Egal, ob wir klein sind oder ob wir groß sind, mehr Resilienz schadet nie. Wenn wir groß und alt werden und vielleicht die äußere Kraft weniger wird, dann wünschen wir uns mehr, vielleicht innere Kraft, auch mit dem Altern umzugehen. Mehr Resilienz. Vielleicht auch im Berufsleben, wenn ich irgendwie im Alltag eine völlig überzogene Kritik höre, vielleicht kennen Sie das, jemand kritisiert einen, aber nicht konstruktiv, sondern so übertrieben, dass es einem noch tagelang nachgeht. Und dann wünscht man sich ja auch mehr Kraft, mit solchen Situationen umzugehen. Ich finde das Bild von deinem Taufspruch, Maja, richtig super dafür. Wie ein Baum, der stark verwurzelt ist, den so schnell nichts ausreißen kann. Darum geht's, so eine Kraft zu haben. Und vor 2000 Jahren, da spielt sich nun eine Geschichte ab, wo zwei Menschen in einer ganz schwierigen Situation eine unglaubliche Kraft haben. Und das ist die Geschichte, die Jens gerade eben auch vorgelesen hat, von Paulus und Silas. Paulus und Silas waren zwei Missionare, die in der Stadt Philippi aufschlugen. Philippi war eine römische Garnisonsstadt, überall standen die römischen Legionäre. Und die beiden fingen an, von Jesus zu erzählen. Und das gefiel nicht allen so. Und so wurden die beiden ins Gefängnis geworfen. Und nicht nur das, sie wurden ins Innerste des Gefängnisses geworfen, in eine Zelle, wo es kein Licht gab, wo kein Fenster war. Und nicht nur das, ihre Füße wurden in einen Block gelegt. Also die konnten sich noch nicht einmal bewegen. Und ich stelle mir das so vor, der Magen ist flau, man hat Kopfschmerzen. Vielleicht haben die beiden Schürfwunden, weil die unsanft in die Zelle geworfen wurden. Die Beine fangen an, weh zu tun und sich zu verkrampfen, weil man sich nicht bewegen kann. Manche blaue Flecke kündigen sich an und womöglich hören die beiden schon im Hintergrund die Ratten im Dunkeln ihr Unwesen treiben. Und was ich sehr beeindruckend finde, ist, wie Lukas, der diese Geschichte erzählt und aufgeschrieben hat, wie der mit Details ein Bild malt. Er schreibt nämlich davon, dass es Mitternacht ist. Mitternacht. Und ich glaube, das ist mehr als eine Zeitangabe. Da steht ja was hinter. Es ist zappenduster. Es ist dunkel. Draußen ist es dunkel. Drinnen ist es dunkel, weil es keine Fenster gibt. Und ihr ganzes Leben ist dunkel, die Lebensumstände. Das ist eigentlich eine komplett ausweglose Situation da im Gefängnis. Aber in ihren Herzen ist es nicht dunkel. In ihren Herzen ist es nicht dunkel. Und sie fangen an, um Mitternacht Gott zu loben. Sie fangen an, Lieder zu singen, dass es alle hören können. Und ich frage mich, wie machen die das? Woher haben die beiden so eine innere Stärke, trotz dieser ausweglosen Situation die Hoffnung nicht zu verlieren? Wobei, was ich wichtig finde, ist, die fangen nicht sofort an, Gott zu loben. Es steht im Text, sie beten und loben. Und beten ist mehr als loben. Beten heißt wohl auch, dass die beiden Gott geklagt haben, ihr Leid. Und ihm gesagt haben, was gerade alles schwer ist. Und ihn wahrscheinlich auch gebeten haben, einen Ausweg zu zeigen. Also, wir als Christen müssen nicht immer verstrahlt mit einem Lächeln im Gesicht Gott loben, wenn es nichts zu loben gibt. Loben ist der Zielpunkt des Gebetes, aber nicht der einzige Inhalt des Gebetes. Das ist ein Unterschied. Und dann greift Gott ein. Ein Erdbeben kommt, die Wände wackeln, die Fesseln springen auf, die Türen springen auf. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sich das für die beiden auf den ersten Blick gar nicht nach Rettung anfühlt. Stellen Sie sich das mal vor. Die liegen dort, die Füße eingebunden im Block, starren an die Decke und auf einmal fangen die Wände an zu beben. Wahrscheinlich bekommen die Panik. Jeden Moment könnte ein Stein von der Decke fallen und die beiden können nicht ausweichen. Ich finde das was Interessantes, weil mich erinnert das daran, dass Gottes Hilfe manchmal gar nicht nach Hilfe aussieht. Manchmal sieht Gottes Hilfe nach dem Gegenteil aus. Da versteckt Gott seine Hilfe in Dingen, die wir eigentlich für ein großes Unglück erachten. Und dann tritt eine andere Person auf den Plan. Der Kerkermeister. Der Kerkermeister, der Chef über diesen ganzen Gefängnisbetrieb. Und ich finde das eindrucksvoll, wie Lukas mit wenigen Pinselstrichen diesen Mann beschreibt. Und er beschreibt ihn, so sehe ich es, als einen Mann, der von einer unglaublichen Angst geprägt ist. Unglaubliche Angst. Der muss ja Angst haben, dass er die beiden ins Innerste des Gefängnisses steckt. Und nicht nur das, sondern auch noch die Füße in den Block legt. Also ja, keine Chance zum Ausbrechen. Der hat wohl eine ganz schöne Angst davor, von seinen Bossen richtig einen auf den Deckel zu kriegen, wenn das schief geht. Ein Mensch, der von Angst bestimmt ist. Und dann wacht er auf einmal mitten auf dem Tiefschlaf auf. Vielleicht kennen Sie das, wenn man aus der Nacht mitten durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen wird. So geht es diesem Mann. Das Erdbeben, er wird aus dem Schlaf gerissen. Ja, genau, als Eltern kennt man das aus anderen Gründen. Genau. Und der Kerkermeister sieht, dass die Gefängnistüren offen stehen und er zählt eins und eins zusammen und denkt, jetzt sind alle Gefangenen ausgebrochen und er kriegt Panik. Er kriegt Panik. Und er meint, jetzt ist sein Leben vorbei und nimmt sein Schwert und will sich das Leben nehmen. Er ist völlig in einem Panikzustand und sieht keinen Ausweg mehr. Er sieht nur noch sein Versagen. Und ich weiß nicht, ob Sie davon was kennen. Vielleicht nicht so schlimm, aber was in die Richtung. Etwas von so einer Angst, bestimmte Dinge im Leben auch vielleicht anzugehen. Vielleicht gibt es bestimmte Sachen, die sie rausschieben und die du rausschiebst und rausschiebst, weil du Angst hast. Oder ein bestimmtes Konfliktgespräch, das du immer deiner To-Do-Liste auf die nächste Woche verschiebst, weil da bammelst dir schon richtig vor. Vielleicht fühlt sich dein Leben auch mal aussichtslos an und du weißt nicht, wie du noch leben sollst. Und dann glaube ich, dass Gott dir das zuruft, was Paulus dem Kerkermeister zugerufen hat, nämlich, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Wenn ich ehrlich bin, so träume ich mir christliche Gemeinde auch. Gemeinde als ein Ort, wo wir mit unseren Ängsten sein können und wo wir zueinander sagen, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Wir sind hier bei dir. Wir stehen an deiner Seite. Du bist nicht allein. Das ist Gemeinde. Und dann passiert im Leben dieses Kerkermeisters etwas Erstaunliches. Der Mann nimmt die beiden nämlich mit nach Hause. Der nimmt Paulus und Silas mit nach Hause, macht schon mal das Bett für die beiden, deckt noch mal den Tisch für einen Mitternachtssnack. Und ich frage mich, was ist im Leben dieses Mannes passiert? Der muss doch damit rechnen, dass er am nächsten Tag Fragen gestellt bekommt. Seine Bosse werden ihn schon fragen, wo die beiden Gefangenen denn abgeblieben sind. Und trotzdem nimmt er das wohlwissend auf sich und versteckt die beiden bei sich zu Hause, Paulus und Silas. Und ich frage mich, was ist in seinem Leben passiert, dass er mitten in so einer Angst die Kraft gefunden hat, das anzugehen. Wo hat er diese, mit einem neuen Wort, Resilienz jetzt auf einmal her? Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, was Paulus ihm sagt. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus, und so wirst du und dein Haus selig werden. Denn in diesem Satz ist die ganze Botschaft des Christentums zusammengefasst. Glaube an Jesus. Es geht nicht darum, dass du immer was Tolles machst. Er fragt nach dem Machen, was soll ich machen? Und Paulus sagt, glaube, nicht machen, glaube. Wir sind hier immer sehr beschäftigt mit Machen. Was kann ich tun, damit ich endlich mehr Kraft habe? Jesus, Vertrauen. Und Jesus schenkt dann mehr. Jesus schenkt mehr als einfach Rettung. Der Kerkermeister fragt nach einer Rettung aus seiner ausweglosen Situation. Und Gott schenkt mehr als das. Er schenkt ewiges Leben. Gott schenkt mehr, als wir zu träumen vermögen. Und ich finde, dass Maja heute ein ganz tolles Bild dafür ist. Was es heißt, Gott zu vertrauen. Denn Maja kann selber auch nicht viel tun. Alleine essen, ohne Eltern, wird das schwer. Nicht mal alleine anziehen. Du brauchst für alles im Leben deine Eltern. Du bist ganz darauf angewiesen, dass sie sich um dich kümmern. Und ich finde, das ist ein tolles Bild für uns alle, die wir auch in Gottes Armen liegen und auf Gott angewiesen sind. Und Gott kümmert sich um uns. Er hat sich mit uns verbunden durch unsere Taufe. Wir sind durch unsere Taufe mit ihm verbunden. Und am Ende freut sich das ganze Haus, freut sich der Kerkermeister, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Da ist ein Lächeln in seinem Gesicht. Man sieht, wie die Anspannung abfällt. Es ist Zeit zum Durchatmen. Und das ist es für dich auch. Denn der gleiche Jesus, den der Kerkermeister gefunden hat, der ist und bleibt auch an deiner Seite. Ganz gewiss. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.